Als einst von Gottes lieb ich hört, frag ich, ist sie für mich? Es ist möglich, denn dass Jesus kam, dass er geopfert sich. Ja, ja, Jesu lieb so grenzenlos, für alle ist sie voll, ob arm, ob reich, ob klein, ob groß, er ruft sie all herbei. Ja, Jesu lieb ist so groß. Komm, schütt dein Herz ihm aus, wer zu